Ein kleiner Knecht Gottes war Samuel, als Gott zu ihm sprach, da gehorchte er schnell. Als Gott zu ihm sprach, da gehorchte er schnell. Gott sucht kleine Knechte, er braucht auch dich. Drum höre und folge, wenn Gott zu dir spricht. Drum höre und folge, wenn Gott zu dir spricht.